ganzen Quängeleien und Leiden, die da auftauchen oder so, wenn die sich jetzt mal ausgewirkt hätten oder so. Also der Typ mit der Frau zusammen ist und die Frau wird nach einer guten Zeit äußerst empfindlich oder so. Ne? Und der trägt das dann noch weiter in die Gruppe drin oder so. Was ist das denn? Also wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive, wenn ich das jetzt aus meiner Perspektive zum Beispiel. Wenn ja. Zwischen mir und der Garten sind jetzt 10 Jahre zusammen. Das ab einem gewissen Zeitpunkt nur geknallt. Nur. Ne? Was aber nicht Frage, gewählen wir, sagen wir mal, dass irgendwie ein Grundsatz zwischen mir und ihr was in Ordnung ist, sondern dass wir jetzt halt einfach durch Phasen durchgehen, wo wir uns als Menschen irgendwie stabilisieren müssen. Ne? Und die Sachen ausgetragen werden müssen jetzt einfach. Das ist ja nicht so, dass die Frauen heute das machen, was die Männer wollen oder so. Ne? Sondern die haben alle ihre Vorstellungen und wollen die auch durchziehen. Und große Ziele und scheitern an den großen Zielen. Ich nehme das viel tragischer als du, das vielleicht tragisch nimmst, wenn du ein großes Ziel hast, nicht mit erreichen kannst. Ja, bei mir in der Beziehung ist es aber genau umgekehrt. Also das ist schon eine Sache tragischer, genau. Mhm. Und das, wenn jetzt anfängt, sagen wir mal, das in der Beziehung zu krachen, na, dann drehst du das noch aus. Ja. In die Gruppe auf irgendeine Art und Weise. Und deshalb soll ich bin eigentlich ganz froh, dass der Wahnsinn da nicht drin getragen ist. Und dass wir zu dem Zeitpunkt, wo das für mich so intensiv war, mit uns Gedanken machen mussten über ihre Streitigkeiten. Ja, jetzt will ich. Klar. Und das Thema zwischen uns mit war, also meine Frau hat mit dem und dem Probleme und ich habe damit Probleme und so und den ganzen Ordnung, dass wir da irgendwie eine Männerrunde hätten gründen müssen, um uns gegenseitig unser Leid zu klagen. Das ist uns glücklicherweise erspart. Ja. Denke ich mal. Ne? Ja, ich sehe heute zum Beispiel die Beziehung zwischen dem Adams und mir, wir haben das jetzt zusammen also wirklich so durchgemacht, den ganzen Kram, aber halt nur geblieben. Ne? Und also ich bin echt froh, dass wir davon gefahren sind. Ja. Aber damals ist, wenn wir fahren, Schwester nur abgezogen, das war nicht zur Hand. Und das hat es ja auch abgezogen. Ja, das war schon für mich ein totaler Unterschied, auch zum Beispiel in Berlin. Ich habe ganz überrascht darauf gekommen. Da waren Massenhausfrauen und immer. Die ganze Jahre nicht da war. Von der war der auch so viel unproblematischer irgendwo. Die hast du kennengelernt, Also nicht, wenn das nicht unter der Bezeichnung frei will, aber die ist ganz anders da wie in Kellerbarin. Also wenn das mal klapp gesagt in der Zeit hätte ich wesentlich mehr Frauen. Mhm. In den 2,5 Jahren war irre viel da, wo ich gemerkt habe, die will was von mir. Wahnsinn. Das war ein Kellerbach nie so. Ne, Kellerbach hast du das gnadenlos erobern müssen, bis zum geht nicht mehr und dann hast du dieses Schätzchen warm halten müssen. Ah ja, wenn ich es so holle eigentlich von dem, wenn der was der Typ halt ausmacht in Berlin und ich die Sache, viel Sache, wo ich in Kellerbach Straight gemacht habe, Straight gebucht und Straight dort und habe ich in Berlin die Zeitung total, also in den 2,5 Jahren fast gar nicht mehr gemacht, also wo ich eigentlich schaffen konnte und so ein Schnitt. Und trotzdem ist es ganz anders. Was ja aber auch daran liegt, dass bei uns die Alternative kann nicht sein. Es gab ja keine Alternative, wenn du es nicht machst, passiert gar nichts. Ja. Ja, das stimmt, ich schon. Wobei, jetzt kann aber auch einfach daran, also zumindest bei mir, weiß ich, oder will ich jetzt halt Tagebuchaufzeichnungen nur geguckt haben, um da nochmal die Nummer und zu reden. Ich habe eine Zeit lang wirklich nur eins gemacht, ich habe trainiert, ich habe geübt, also selber geübt, ich habe geprobt. Und zum Schnitt. Ich habe nur für das Ding gelebt, ich war total im Arsch, wie Triebwagen. Das war wie eine Beziehung. Das ist mir schon klar in der ja. Oder mit Sinalco. Ich bin mit Sinalco angefangen. Ich habe jeden Tag trainiert. Ich habe jeden Tag eine Probe war. Und wir haben 4 oder 5 Mal geprobt. Ich habe nichts gemacht, wie gefahren. Verstehe ich das?